einen Hamster, der kostet nur 5 Mark. Den steck ich in den Käfig mit dem Laufrad. Ich kauf meinen Hamster, der kostet nur 5 Mark. Dem gebe ich zu fressen, was ich nicht mehr mag. Er rennt im Kreis. Es riecht nach Hamster zu Schweiß. Er rennt im Kreis. Es riecht nach Hamster zu Schweiß. Er rennt im Kreis. Es riecht nach Hamster zu Schweiß. Er rennt im Kreis. Es riecht nach Hamster zu Schweiß. Nehm ihn mit zur Probe, er muss ja auch mal raus. Häng ihn vor die Box, hält er das wohl aus? Die Augen sind sich im Kreis, aus den Ohren läuft es rot. Nach dem nächsten Solo ist der Hamster tot. Er baumelt im Kreis. Es riecht nach Hamster, Angst, Schweiß. Er baumelt im Kreis. Es riecht nach Hamster, Angst, Schweiß. Er baumelt im Kreis. Es riecht nach Hamster, Angst, Schweiß. Er baumelt im Kreis. Es riecht nach Hamster, Angst, Schweiß. Er rannt im Kreis. Es roch nach Hamster, Fuß, Schweiß. Er rannte im Kreis. Es roch nach Hamster, Fuß, Schweiß. Er rannte im Kreis. Es roch nach Hamster, Fuß, Schweiß.